15 und total naiv. Da lernte sie ihn kennen, sofort sank sie zu tief. Die Vernunft hatte verloren, die Neugier an der Macht. Das erste Mal, was kostenlos, und er hat heimlich gelacht. Er ist ein Dealer, der den Tod auf Raten stellt. Er ist ein Dealer, er ist der Abschaum unserer Welt. Er ist ein Dealer, der den Tod auf Raten stellt. Er ist ein Dealer, er ist der Abschaum unserer Welt. Sprechen wie Baby, gleich fühlst du dich besser, war er schnell bei der Hand. Mit billig Dope fürs Taschengeld raubt er den Verstand. Und der Joint war out und die Spritze da, probier mal einfach so. Was blieb, das war ein namenloses Mädchen, tot auf einem Bahnhofsklo. Er ist ein Dealer, der den Tod auf Raten bestellt. Er ist ein Dealer, er ist der Abschaum unserer Welt. Er ist ein Dealer, der den Tod auf Raten bestellt. Er ist ein Dealer, er ist der Abschaum unserer Welt. Dass ein besserer Morgen naht. Und dann bricht er ein auf dem dünnen Eis, auf dem er sich nicht mehr nach vorne wagt. Hänge die Dealer, ihr den Tod auf Raten bestellt. Man hänge die Dealer, den Abschaum unserer Welt. Sei wachsam auf Laternen, die man nachts brennen sieht. Das ist der Platz, das weiß dann an jeder, wo man die Nieder.